jetzt gerade übrigens an auf mein Kindle ein Buch lesen, das nennt sich, was ob das du kennst, Bernie, Nerd Attack. Sagt dir das Buch was? Dunkel, ja. Vom Christian Stöcker. Ja, und ich finde es relativ cool geschrieben, also es, weil das erinnert einen schon an die damalige Zeit und es ist irgendwie total kultig, das zu lesen. So die ganze Zeit rückpassiert, so mit Elite, und da auch, kommt auch drin vor, dass ja eigentlich die Happy Computer Redakteure teilweise doch eigentlich bei den Hackern waren und Cracker waren. Also es ist schon cool geschrieben. Na dann, also ja. So ging es mir beim Kryptonomikron. Okay. Echt? Ja. Das war also hier liegen, da bin ich nicht so weit mitgekommen. Also irgendwie war das nicht mein Stil. Also ist ein phänomenal geniales Buch, wenn du dich auch mit Kryptographie und so weiter auseinandersetzt, dann wirst du dort ein paar Mal sehr, sehr schmunzeln. Und da ist es auch so, das beschreibt im Prinzip auch diese vor 2000 Aufbruchstimmung in den Firmen. Und das habe ich ja auch wunderbar mitgemacht, weil so um den Dreh rum wurde dann die Firma gegründet, wo ich da war. Das war halt keine Kommunikationsfirma in Indonesien. Aber es war so die Aufbruchstimmung und so nach dem Motto, du bist Techie und dann geht's los mit, hier hast du einen Anzug und jetzt geh mal und mach mal Big Business, ne? Also das kam mir alles schon ziemlich bekannt vor. Mito ist tot. Übrigens nur so. Stimmt, das heißt ja jetzt in Zukunft Titzen. Ja, genau. Wie Zitzen, einfach mit T. Was? Ja. Benannt Migo in Titzen, der Name. Und ja, das wollen sie jetzt ordentlich pushen. Samsung macht bald keine Android-Phones mehr. Du hast das ja im Prinzip schon vorher gesagt. Ja, ich habe schon lange gesagt, es geht nicht mehr lange, macht Samsung und all die komischen Hersteller wie HTC und so weiter keine Android-Phones mehr, sondern jeder macht sein eigenes Ding da. Aber ja. Windows Phone ist ja richtig entkommen, oder täusche ich mich da? Ich finde es sogar richtig gut, wenn ich so Android anschaue. Ich glaube nicht, dass ich das sage, als Windows-Liebender oder nicht. aber ich finde das wirklich um einiges besser als das, vor allem auf dem Tablet, als das Android OS. Also könnte da richtig Zukunftsperspektiven drin stecken? Es könnte sogar sein, dass der Student, der da bei irgendeinem komischen Rating-Firma mal so eine Statistik rausgegeben hat mit 2015, wo ja, wie viel hatte der Microsoft? 41% oder irgendetwas? Ja. Dass sie da wieder voll nach vorne kommen, das könnte noch sein, wenn Google so blöd vorwärts macht. Entschuldigung. Mit der ganzen Diversifikation. Ja, stimmt. Wenn die da nicht irgendwann gegensteuern, dann wird das schwierig für Android. Mit Sicherheit, ja. Sie wollen ja jetzt mit dem neuen Ice Cream Sandwich, das ja auch Oktober rauskommen soll, wollen sie ja dagegen steuern. Da gibt es ja nachher ein OS für die ganzen Plattformen. Smartphone, Tablet und Media Center. Also was ich irgendwie nicht verstehen kann, ist, letztendlich arbeitet ja ein Linux unten drunter. Und im Prinzip stelle ich mir das eigentlich bei den Geräten so vor, dass ich auch eine Basisinstallation habe und die über ein Repository quasi geupdatet wird. Also so würde ich mir das wünschen. Und wenn dann die Hersteller irgendwas oben drüber pappen wollen, dann ist das auch okay. Und ja, Kernel-Update kommt dann halt von Google rein. Also im Prinzip wie normales Linux abgedatet wird. Genau, ja. Funktionieren tut, ja. Ja, ist es. Ich kenne Android ehrlich gesagt nicht. Ist es wirklich nicht so? Nee, eigentlich nicht. Also ich muss immer auf die Telekom warten, bis da sich irgendwann mal was tut, ne? Weil ich ein gebrandetes Telefon habe. Und das ist meistens, das hängt dann so 3-4 Monate hinter dem offiziellen Update. Wenn du irgendein super Gerät hast, wenn du ein günstigeres hast, dann wartest du ewig, bis gar nie. Richtig, genau. Weil da kommen wieder 5 neue Linien raus und dann machen sie da ein Update, sprich das Gerät verkaufen und dann verkaufen sie wieder welche neue. Genau. Aber und zumal ja jetzt zum Beispiel von Samsung auch gerade das Neue rausgekommen ist. Mit LTE und HD-Display. Ich weiß jetzt nicht. Verarschung vom Kunden. Ja, genau. Und da kommt nämlich dann auch letztendlich wird auch irgendwann mal wegen jetzt der Provider das neue Telefon anbieten. Und was macht er jetzt? Der kann ja eigentlich nicht alle Produkte von dem Hersteller pflegen. Ja. Wobei man sich dann natürlich die Frage stellen muss, muss wirklich ein Mobiltelefon unbedingt gebrandet sein oder nicht? Na, wo kämen wir denn dahin, wenn da jeder entscheiden könnte, was für Software da drauf läuft dann? Also, da muss ich an der Stelle sagen, also mein Telefon hat keinen SIM-Lock und nichts drauf. Das Einzige, was halt drauf ist, ist dann so ein Telekom App Store. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, habe ich noch nie reingeguckt. Und halt die Navigationssoftware, Navigon Select, wird halt mitgeliefert. Und wenn du halt im Telekom-Netz bist, kannst du die dann kostenlos verwenden. Cool. Mhm, okay. Habe ich schon mal gesagt, ich liebe meinen Mac. Früher habt ihr euch alle von Windows verarschen lassen. Heute lässt ihr euch von Android verarschen. Entschuldigung. Ihr seid doch alle selber schuld. Nee. Nein, wir gehen ja bald wieder zu Windows Phone und lassen uns dann wieder vom Windows verarschen. Back to the roots. Wer hat denn hier Android? Also ich habe das nicht. Ich auch nicht. Ich habe einfach in die große, weite Welt gesprochen. Ich habe nicht euch direkt angesprochen. Aha. Es könnte sein, dass uns jemand belauscht. Und den habe ich gemeint. Ah, okay. Ich habe WebOS. Ich als Viert-System auch, ja. Ich BlackBerry. Übrigens, seit heute wird auch das Mango-Update ausgeliefert. Ja. Multitasking. Nee, war das nicht schon vorher da? Also ich weiß es nicht. Nick, das kam doch im Februar, habe ich gemeint, ja. Nick, Copy-Paste. Copy-Paste, gut. Da war doch schon mal was, oder? Aber stimmt, du hast recht, Multitasking ist da jetzt unter anderem, ja, zumindest erweitert worden. Ja. Also wenn uns da jemand belauscht, es gibt jetzt Updates für Mango und die machen jetzt auch Multitasking. Ah. Wenn der beim Obsthändler steht... Ja, wie war das mit den runden Ecken? Nee. Runde Ecken? Ja, Geschmacksmuster? Oder? Mango, runde Ecken? Nein, die sind ja so rund, oder? Ja. Also, ihr seid mir einfach zu früchtelastig, muss ich sagen. Kommt mir noch eine andere Geschichte rein, eben was Tim so da geschrieben hat, wegen Computer registrieren oder schauen jetzt Filme oder können Gedanken in Filme aufzeichnen, das finde ich schon schlimm, weil stell mal vor, du träumst jetzt was oder so und dann können das die Leute aufzeichnen, was du da gerade denkst. Ist das nicht irgendwie ein bisschen security-mäßig ein Problem? Nee, überhaupt nicht. Da muss man nicht mehr foltern. Ist doch toll. Das ist eine humanitäre Sache. Ich habe die Bank nicht ausgeraubt. Nein, ich habe die Bank nicht ausgeräumt. Wenn du dann irgendwas Schlimmes träumst, weil du dann so einen Film gesehen hast, dann war's das. Dann ist deine Reputation. Ja. Es könnte natürlich auch Einstellungstests dann werden, irgendwo, wenn du ganz bestimmte, weiß nicht, irgendwie bei großen Firmen angestellt wirst, nennen wir jetzt mal keine Namen, aber bei irgendwelchen großen Firmen angestellt, da musst du dann nicht den Lügendetektor verwenden, dann wirst du gedankenmäßig dann so, kann das sein? Nö. Warum nicht? Bei amerikanischen Firmen ist es doch zum Teil schon so, dass sie... glaube ich, Drogentests verlangen und so weiter. Mhm. Und dass du dir einen RFID-Chip verpassen lässt. So abwegig verhalte ich das nicht. Also auf jeden Fall finde ich die Technik dahinter ziemlich spannend, dass man echt jemanden in so ein was war das? Röhre? Oder? In die Röhre quasi gelegt hat. Und dann entsprechend demjenigen einen Film gezeigt hat. Und dann geschaut hat, wie das Gehirn darauf reagiert. Und dann im Prinzip, ich glaube, dann später über YouTube-Szenen vergleichbare Bilder versucht hat zu finden, wo Ähnliches ausgelöst wird. Und damit konnte man zumindest Hell-Dunkel-Stellen mehr oder weniger rekonstruieren. Und wenn man die beiden Filme nebeneinander legt, passt das wirklich ziemlich genau. Das ist echt eine extrem spannende Geschichte, wenn man sich überlegt, das steckt ja jetzt erst noch in den Kinderschuhen. Und wenn das mal irgendwann weiterkommt, also ich sehe schon, das passiert dann wie in der Simpsons-Folge, wo dann man träumt und zwischendrin kommt dann Werbung. Und dann geht's weiter. Na, es ist viel besser. Endlich können wir die Musikpiraterie vollkommen trockenlegen. Diese ganze Raubkopiererei, das wird alles, da wird die Sensorik angepasst und wird auf Muster untersucht. Und wenn das Muster aufkommt, wird lizenzfällig. Gut, das wird ja, glaube ich, bei YouTube so gemacht, oder? Also die können das ja relativ gut analysieren. Aber was ich da gesehen habe, ist es auch noch spannend. Also die können Stromlieferanten, können anhand von Stromschwankungen, die der Fernseher produziert, ja, rausfinden, welchen Fernsehkanal oder welchen Film du gerade anschaust. Hallo? Das ist auch extrem, ja. Aber funktioniert das in der realen Welt oder eher Laborbedingungen? Reale Welt. Genau, das wurde mit diesen Smart Metern, die in Zukunft ja jeder haben soll am besten. Mit den Dingern wurde das von irgendeiner Uni durchgeführt. Na, aber wenn du verschiedene Verbraucher am Netz hast, die unterschiedlich viel Strom brauchen, je nachdem. Also wenn du dann noch ein PC nebendran hast, dann, ich weiß nicht. Das stimmt allerdings. Ich glaube, das war in dem Artikel drin, dass das nur dann funktioniert, wenn du auch wirklich relativ wenig Verbraucher damit drin hast. Also nur so, die einen konstanten Verbrauch haben. Also bei so älteren Personen, die nur einen Fernseher haben und sonst keine technische Errungenschaften, klappt es dann ganz gut. Ja, ich meine, das ist ja auch vollkommen klar. Es wird dann demnächst für die neuen Fernseher wird es einen extra Stromanschluss geben, weil die brauchen extra Strom und der funktioniert dann nur noch daran und dann haben wir das schöne, saubere Signal. Ah, deswegen gibt's bei diesen Geschirr oder bei der Waschmaschine, die haben ja einen extra Anschluss. Deswegen, ich hab mich schon gewundert, für was das eigentlich ist. Ja, da frag mal den Herrn Siemens. Das hat wirklich technische Gründe. Ah, du meinst, es hat nichts mit Security und so zu tun? Nein, sie haben dort keine Möglichkeit rauszufinden, wie viele Unterhosen gerade in der Waschmaschine drin sind. Was ist auch von wegen TV-Programm erkennen, fällt mir gerade so ein. Da gab's ja früher mal, ich weiß nicht, ob sich da noch einer dran erinnern kann, gab's mal so ein Betty-TV-Ding. Swisscom. Ja, richtig, genau. Das wurde dann irgendwie eingestellt, war von Swisscom Fixnet, glaube ich, oder? Ist auch egal. Das wurde dann eingestellt und danach wurde irgendwie eine andere Firma gestartet, irgendwie TV-Freunde. Das ist eine Browser-Anwendung gewesen. Die hat auf dein Mikrofon zugegriffen und konnte anhand der Geräuschkulisse, die im Hintergrund dann ablief, erkennen, welches TV-Programm du gerade schaust und hat dir dann da entsprechend auch Quizfragen und so weiter gestellt. Mit den ganzen Smartphones und so weiter. Ja, also du kannst Handys auch so manipulieren von außen, dass sie das Mikrofon einschalten, obwohl du nicht telefonierst. Ja, geht. Ja. So ein Programm habe ich bei mir auch drauf. Falls mir jemand das Ding klaut, hat der nicht lang Spaß damit. Oh, jetzt hast du es doch verraten. Naja, dann klaut es mir ja auch keiner mehr, oder? Dann nehme ich doch lieber das BlackBerry. Das Programm hast du selber programmiert oder hast du dir das irgendwo downgeloadet? Nee, das habe ich sogar bezahlt für. Also dann weißt du ja nicht, was dann der andere so machen könnte. Ja. Wie war das mit Man in the Middle Attack und so? Meinst du wegen den SSL-Zertifikaten? Nö, aber solange du den Code nicht kennst, weißt du nicht, was er alles machen kann. Ich sehe schon, ich muss eine Reverse-Engineering-Session mal wieder starten. Ja, nur so nebenbei erwähnt. Ja, ja. Also ja, da muss ich sagen, da finde ich, also selbst wenn alle immer über dieses BlackBerry schimpfen, dass es ausschaut wie eine alte Heizung, da gibt es dafür wenig Software. Das ist auch gut so. Das sieht aus wie eine alte Heizung. Ja, hat ein Kollege mal gemeint, der schaut ja aus wie eine alte Heizung. Und ich so, eigentlich mir egal. Ich kann damit E-Mail schreiben und telefonieren. Was brauche ich mehr? Apps. Ich will Foursquare. Bei vielen Apps würde wahrscheinlich auch ein Link reichen, oder? Eben, genau. Wirklich, also, wirklich, das ist ein verschönerter Parkstell. Der brummt das so? Ja. Ich höre es auch. Ich auch. Ich höre es nicht, bin ich's? Jetzt ist es weg. Ja, jetzt ist weg. Hä? Komisch. Jetzt brummt's wieder. Jetzt nicht. Ja. Jetzt. Werden wir abgehört? Das wird sein. Wann wirst du nicht abgehört? Wollte gerade fragen. Diese Frage würde ich umgekehrt formulieren. Also ich habe meinen Aluhut auf, ihr nicht. Doch, sieht heute sehr schick aus. Ist das Frühlingsmodell? Herbstmodell? In rosa oder was? Also die Bedienung schaut schon so komisch so rüber, so was hat denn der da auf dem Kopf? Aber wie ist, dann ist ja eigentlich kriegsfreie Zone, ist Kirche immer noch aktuell oder? Na, das war doch bei Highlander oder so, Teil 2 irgendwie. Ja, nee. Ui, Vampirfilme? Ich habe mir heute Alarm im Weltall bestellt, da bin ich ganz stolz drauf, als Blu-ray-Disc. Kennt noch jemand? Nee. Zumal der noch schwarz-weiß ist. Als Blu-ray. Wow. Geil, oder? Das ist der erste Film, wo Leslie Nielsen mitspielt. Das ist so ein wirklicher Science-Fiction-Klassiker. Kenne ich jetzt ehrlich gesagt nicht, nee. Ja, das ist, wie gesagt, uralt. Aber der war da jetzt, der war wieder unter die Preisgrenze gefallen, wo ich mir Filme kaufe, nämlich irgendwie 8,90 €. 97, ja. Und da habe ich dann mal zugeschlagen. Ab und an sieht man den Roboter als Anspielung meinen anderen Filmen. Oder auch bei den Simpsons. Aber so Futurama-mäßig. So Michelin-Männchen fast. Genau. Das wollte ich auch schon lange mal wieder sagen. Meine Worte, ja. Naja. Aber weißt ja, aller guten Dinge sind 3. 3D, nein. Wie hat er eine geschrieben? Für den Preis von allen 4 neu vorgestellten Kindles kannst du ein iPad 32 Giga kaufen. 32, Tüpfelschießer. Gut. Also Tim, das war noch nicht das schlimmste schweizerdeutsche Schimpfwort. Aha. Ah, ja, Entschuldigung. Und das Schlimmste? Ich glaube, Rahmdeckeli-Sammler ist noch schlimmer, oder? Ja, das ist, kommt schon in die Geek-Richtung, oder? Rahmdeckeli-Sammler sind Geeks? Ist aber das schlimmere Schimpfwort als E-Tüpfli-Schießer. Dann war ja mein, das ist das, was ich gesagt habe, ist ein Tüpfli-Schießer. Ist ein Tüpfli-Scheißer, Entschuldigung. Nur zu, wir verstehen's. Wer ist jetzt eigentlich schlimmer, ein Nerd oder ein Geek? Schlimmer in was? In was? Als allgemeine Bezeichnung als Mensch. Nerds sind die extremeren, Geeks ist man schnell nochmal. Okay, und dazwischen ist dann der Freak. Der kommt davor. Also ich habe mal nach einer offiziellen Definition gesucht und das, was man so als allgemeinen Konsens da rausziehen konnte, war irgendwie, dass der eine von den beiden ist irgendwie auf ein Thema eingeschossen und ist da ziemlich schräg drauf. Also irgendwie, was weiß ich, Star Wars oder sowas, ne? Oder Star Trek oder Herr der Ringe. Das ist bestimmt dann der Nerd, oder? Das ist der Nerd, ja. Das ist der Nerd, ja. Genau. Und der Geek ist irgendwie technisch so ein bisschen neben der Kappe. Irgendwie sowas war das. Also, aber sozial unverträglich waren sie, glaube ich, beide tituliert. Also ist der Nerd geekier als der Geek? Ja. Die Frage ist doch, wenn du jetzt den zwei Leuten einen 3D-Drucker hinstellen würdest, wer würde sich mehr freuen, der Geek oder der Nerd? Ich würde sagen, der mit der Modelleisenbahn. Was dann nach eurer Definition der Nerd wäre, solange es ein Märklin-Nerd wäre. Ach so, ja. Stimmt. Wenn jetzt allerdings jemand ein Lego-Nerd wäre, dann würde der sich da auch drüber freuen. Stimmt, oder viel Minecraft spielen. Du meinst Hardware Minecraft? Das wäre noch eine Idee. Oh, das wäre eine lustige Sache. Echt so einen 3D-Drucker nehmen und dann drauf los. Die Welt direkt bauen lassen von dem 3D-Drucker. Wenn du dann allerdings so eine Höhle baust und dann irgendwelche Bausteinchen wegsprengen willst, so richtig rausholen kannst du die durch die Gänge nicht. Das ist richtig, das ist vorbei dann. Okay. Aber das wäre doch eine Geschäftsidee für Minecraft-Besitzer, dass sie sagen, sie können ihr Grundstück jetzt auch Minecraft-mäßig per 3D-Nerd-Drucker ausdrucken lassen. Soweit ich das gesehen habe, geht das nach Volumen. Okay. Könnte teuer werden. Du brauchst ja nicht Meter nehmen, dann nimmst du halt Millimeter und dann wird das zwar relativ klein, aber... Was hast du jetzt bezahlt, Tim, für deinen 3D-Druck? Also ich habe ein Gehäuse für einen Logic Analyzer machen lassen. Also ich habe da für diesen OpenBench Logic Analyzer, den es im Netz gibt, habe ich schon die ganze Zeit irgendein gescheites Gehäuse gesucht und habe nie so richtig was gefunden. Und in dem Forum von diesem OpenBench Logic Analyzer, da war dann halt einer dabei, der hat gesagt, hey, ich habe einen Cut-Datei hier für Leute, die Lust haben, sich mit einem 3D-Drucker zu machen. Hier ist ein kleines Gehäuse. Ja, und das hat bei shapeways.com, da lädt man die Datei einfach nur hoch, da hat es dann in etwa 20 Euro gekostet. Mhm. Also für ein Prototypengehäuse, was man tatsächlich selbst designt hat, also ich hätte ja auch mein eigenes Cut-Design hinschicken können, ist das eigentlich ein recht günstiger Preis. Was nehmen die denn an? DWGs oder sowas? Oh, die kennen mehrere Formate. Was genau, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Wahrscheinlich dann so AutoCAD und solche Sachen. Ja, das auf jeden Fall. Diese Standards werden sie wohl nehmen. Also was ich auch gehört habe, man kann mit diesem Google SketchUp, das ja kostenlos zur Verfügung steht, auch damit kann man solche Designs erstellen. Und allein wenn man auf der shapeways.com-Seite mal nachschaut, da gibt's unzählige Designs, die man auch schon fertig dann bei denen bekommen kann. Und dann gibt's zum Beispiel auch thingiverse.com. Das ist so das Open-Source-Cut-Design, sage ich mal. Da findet man auch jede Menge Modelle. Und ich kenne halt durchaus schon ein paar Arbeitskollegen, die gesagt haben, ey, ich habe eine Spur-N-Eisenbahn. Auch so eine kleine Satellitenschüssel fürs Häuschen oder mal das eigene Häuschen schnell nachbauen und drucken. Was ist das dann für Material, wenn ich fragen darf? Plastik oder was ist das dann? Also bei Shapeways hat man die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Also ich hätte sogar Silber einstellen können, aber dann wäre das Gehäuse halt in etwa 270 Euro, hatte ich mal geguckt, gekostet. Okay. Ist nicht. Gibt ja schon den 3D-Drucker, der sich selber drucken kann. Ja. Das ist auch ein sehr spannendes Projekt. Also im Prinzip kann die Maschine sich selbst replizieren. Hat von euch einer mal Diamond Age gelesen? Nee. Nachholen. Das sehr schönes Buch. Dann mein Problem beseitigen. Also meinen Drucker habe ich heute Druckerpatronen gekauft, extra neue und schwarz und er druckt nur farbig und nicht schwarz. Also dann könnte es sein, dass da der Kanal irgendwie verstopft ist und das selbst das Reinigen bringt nichts. Also könnte ich dann mit so einem 3D-Drucker ja meinen Druckkopf dann neu drucken lassen. Das ist, glaube ich, dann doch ein bisschen arg fein. Da bräuchtest du dann so ein Nanopartikelteilchen auf Atomebene. Dann kannst du sowas machen. Aber letztendlich ist das natürlich die Idee dahinter, wenn du mal wegen irgendwie beim Kühlschrank bricht der Griff ab vom Gefrierfach oder so. fragst du den Hersteller, der schickt dir das Design und vielleicht haben wir in 10 Jahren tatsächlich alle so einen 3D-Drucker für ein Apple und ein Ei zu Hause stehen und drucken uns dann diesen Griff selber zu Hause aus. Du meinst also, wir machen Hardware-Raubkopieren? Speak yourself. Das, nee, du musst ja wahrscheinlich 50 Euro dann meinetwegen bei dem Hersteller bezahlen, damit du das Design von dem bekommst. Also früher war es so, du musstest das ganze Gerät dann wegschmeißen, hast du für 50 Euro zahlen müssen, dass du dann die Platine oder das Teil dann gekriegt hast. Und heutzutage kriegst du, oder in 5 Jahren, kriegst du dann für 50 Euro die TWG-Datei, dass du dann selber drucken kannst. Cool. Die haben ja dann auch keine Lagerkosten und so weiter. Also die tun quasi das Problem zum Kunden. Schieben, ideal. Ist doch super, oder? Ja, im Prinzip gibt es ja auch 3D-Scanner. Du kannst dir aus einer Webcam und einem Bleistift kannst dir einen 3D-Scanner basteln, rudimentär. Ja. Und dann kannst du dir die Dinge auch selber einscannen. Also das wird ein Copyright-Problem geben. Ja, auf jeden Fall. Aber es bringt natürlich für dich zu Hause durchaus Vorteile. Wenn du tatsächlich alte Geräte hast oder so, wo du was schnell neu herstellen willst oder halt das Beispiel mit der Modelleisenbahn, dann scannst du dir halt irgendwie ein kleines Modellauto ein oder sonst irgendwas und packst das dann, ja, kannst ja skalieren auf die Größe, wie du es brauchst und aber stimmt, Copyright-Problem ist das, dann haben wir ja in Zukunft dann wahrscheinlich auch Abgaben auf den 3D-Drucker. Wenn der 3D-Drucker sich aber dann selbst replizieren kann, wie willst du die Abgaben erheben? Das wird. Knifflig. Anwalt sollte man studieren. Ja, ja. Auf jeden Fall. Also die Leute, die also wirklich viele Oldtimer haben, die haben solche Teile schon längstens. Und wenn denen ein Teil kaputt geht, dann wird das gescannt, wird ein Prototyp gedruckt und dann geht das in die CNC-Maschine und dann machen die das selber. Fertig. Aus. Das war doch früher auch. Ich kann mich noch erinnern zu alten DDR-Zeiten. Also wurde hat Robotron ein Pentium-Prozessor oder sowas war es, glaube ich, Schicht für Schicht abgefräst und dann nachgebaut. Ja, aber Pentium war das nicht. Da gab es Robotron schon nicht mehr. Oder Z80 war es, glaube ich. Ja, genau. Der Z80 war das und das ist dann der U880 geworden. Genau. Das ist im Prinzip eine 1:1 Kopie. Ja. In CBC nachgebaut. Ja, das ist eigentlich noch der größte Hammer gewesen, dass die tatsächlich mit dem KC-Kompakt einen kompletten Homecomputer aus dem Westen nachgebaut haben. Der kam dann kurz vor der Wende raus. Und ohne 3D-Drucker. Ohne 3D-Drucker, ja. Und was habe ich letztens gelesen? Man kann wieder Amigas kaufen. Italienische Firma. Also jetzt das Original? Richtig nachgebaut, oder? Irgendwie sowas in der Richtung. Ich habe es nur in der CT kurz überflogen. Und zwar mit AMD-Grafikkarte drin und irgendwie, aber läuft Amiga-Software drauf. Mhm. Mit 2 Gig Speicher und so Scherzen. Ja gut, das Amiga ist ja eigentlich sowas ähnliches wie ein Unix-System, oder? Im Prinzip, Amiga OS. So von den Annalen damals, so die Bash und so, also kann durchaus sein. Also sie haben wahrscheinlich dann Amiga OS, was, 4.0 oder sowas, Kernel neu kompiliert und da war schon wieder Kernel kompiliert, okay. Also was es auf jeden Fall gibt, es gibt ein Projekt, das nennt sich AROS und die haben wirklich zur Idee, das Amiga OS direkt nachzuprogrammieren. Gibt's für x86 Systeme und die alte Software soll tatsächlich dann auch drauf laufen. Man kann die auch, wenn man die Sourcen dann hat, compilt man die halt neu und dann laufen die alten Programme tatsächlich auf dem Ding dann wieder. Aber ich weiß nicht, ob man das wirklich noch will. Es gibt bestimmt einige Spezialfälle, wo man das möchte, aber tja. Jetzt kommt ja die chaotische oder die zukunftsweisende Vergangenheit kommt ja wieder zum Vorschein, zurück in die Zukunft, Teil 2, so mit den Schulen und so. Also langsam ist ja die Vergangenheit wieder jetzt da irgendwie, oder? Also du kennst zurück in die Zukunft Teil 2, Martin? Ich kenne, aber ich nicht mitreden. Nein, zu wenig gut. Ich habe ihn gesehen. Ah, also du bist kein McFly-Nerd. kein Nerd in Richtung da. Nee, nein. Nee, also der hat doch diese selbstschließende Nike-Schuhe angezogen. Ja, ja. Und die kann man jetzt kaufen. Sie von sind bloß Nike. Nicht selbstschließend. Von Nike, aber sie schließen sich nicht selbst, oder? Ja. Wobei, ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe. Ich habe einen Nachbau von diesem Nike-Schuh auch schon mal gesehen, wo tatsächlich dann mit so einem Servo die Schnürsenkel dann angezogen worden sind. Also es gibt den wohl auch schließbar, dass der sich automatisch verschließt. Aber das war nur so ein Hobby-Ding. Keine Ahnung mehr, wo das war. Also nicht von Nike offiziell lizenziert. Nein, auf gar keinen Fall. Das war so ein Hobbybastler, der hat da irgendwie so ein Servo hinten dran geklemmt. Also ein Nerd. Ja. Mhm. Damit schließt sich ja der Kreis wieder. Das wäre aber jetzt mal eine sehr interessante rechtliche Frage. Du hast einen Science-Fiction-Film und da hat sich jemand was ausgedacht. Ein anderer baut es dann. Samsung. Ja. Die haben doch da, als Apple sie verklagt hat oder immer noch dran ist, ein Bild von aus dem, wie hieß der Film, Odyssey? 2001 gebracht, wo man so ein Tablet-Geschwür sah. Da will Bernie, glaube ich, raus, oder? Hin, irgendwie, oder? Ich will gar nicht irgendwo hin, aber es ist doch die interessante Frage, ob ein Film dann schon irgendwie eine Schutzwürdigkeit darstellt. Das meine ich. Samsung hat ja das angebracht, dass Apple gar nicht das Tablet erfunden hat, quasi so, wie es da dargestellt wurde, sondern dass das schon da in dem Film so ausgesehen haben tun sollte. Aber das spielt doch alles keine Rolle mehr, weil Samsung ja jetzt die Lösung für das Tablet-Problem hat. Sie haben alles umbenannt? Nein, also sie haben ja sich im Sie haben eckige Kanten. Nein, sie haben einfach, das Tablet ist immer runtergefallen so. Und dann haben sie festgestellt, an sich ist es doch relativ einfach, sie verbauen einfach das Display auf der Rückseite und alle Elemente, die auf der Rückseite waren, verbauen sie auf der Vorderseite. Somit haben sie quasi ein komplett Alleinstellungsmerkmal und das Tablet schaut ganz anders aus als das andere Tablet von Apple. Ah, jetzt, ja. Und das Schöne ist ja, du kannst als bestehender Kunde kannst im Laden reingehen und sagen, bitte migrieren Sie mir mein... Lassen Sie mir fallen. Nee, migrieren Sie einfach ein bestehendes Samsung Tab, Galaxy Tab und in Handumdrehen wird es dann migriert. Im Handumdrehen, genau. Und Apple verklagt Iglo? Weil deren Fischstäbchen aussehen wie das kommende iPhone 5. Haha. Entschuldigung. Nee, aber mal im Ernst. macht Samsung das so nach dem Motto hier kleiner technischer juristischer Trick? Und ich würde das der Welt heutzutage zutrauen. Also es stand auf einer Webseite, aber die war, glaube ich, eher... Also nee, nicht so das... humoristisch angehaucht. Ich weiß nicht, ob der Coyote und der Postillon, das sind so zwei Zeitungen, kann man es ja nicht, zwei Newsseiten. Also wie Titanic, oder? Ja, doch, da kann man das in etwa mit vergleichen. Da kommen den ganzen Tag nur so Sachen raus. Aber es ist doch eigentlich legitim. Also es ist ja, es schaut ja völlig anders aus, oder? Nicht? Ja, also ich meine, wenn man sich die Politik mal so anguckt, solche Lösungen gibt's da des Häufigeren. So, eigentlich dürften wir das nicht, aber wir machen jetzt was ganz Hanebüchenes und dann ist das schon okay. Also ich erzähle jetzt mal was aus dem Nähkästchen. Also ich nenne jetzt die Firma mal nicht bewusst. Aber wir haben vor kurzem eine Migration, eine Strommigration für 2012 bekommen. Und da kannst du dich aus drei verschiedenen Sorten von Strom entscheiden. Also grüner Strom, der ist einfach komplett ohne Atomkraftwerke erzeugt und ganz grün und so. Dann gibt es einen roten Strom, das ist der Standardstrom, der ist auch grün, aber halt nicht so grün wie der grüne. Und dann gibt es einen grauen Strom und der wird halt auf komplett Atomenergie und so weiter erzeugt. Der Vorteil beim grauen ist, dass du dort weniger zahlst. Beim Roten zahlst du gleich viel wie bisher und der Grüne zahlst du 20% mehr. Das Konzept kenne ich irgendwoher. Eben. Da kam letztens eine Musiksoftware raus und dann haben sie gesagt, zahlen Sie doch für das Update, was Sie wollen. Mindestens 1 Euro, 1 Dollar. Also abgesehen davon, dass viele Leute sagen, ja, wir wollen ja grün und grün sein, also werden die dann automatisch dann werbetrickmäßig den grünen Strom nehmen und zahlen dann auch bedeutend mehr und sie finden das ja alles gut. Das ist gar nicht das Schlimme bei der Sache. Das Schlimme, also vielleicht liege ich jetzt völlig falsch, aber man kann doch gar nicht pro Haus und Abnehmer den Strom dediziert grün verschieben. Du weißt doch gar nicht, was da ankommt. Der wird dementsprechend eingekauft und was da wirklich eingekauft wird, darüber hast du überhaupt keine Kontrolle. Von das daher. Das ist nur dein Gewissen. Du kannst den Preis, kannst du frei bestimmen, ja? In gewissen Grenzen. Also es heißt dann nicht, ich sag einfach, nö, ich mach da nicht mit, ich nehme den grauen Strom, aber bekomme ja vielleicht trotzdem den grünen. Moment. Dann hast du Glück gehabt. Ich meine, dann kann aber keiner mit dem Stromversorger schimpfen, dass der nicht genug für die Umwelt getan hat, weil die Kunden haben es ja gesagt. Das ist das Tolle an diesem Marketingkonzept. Eben. Klammer zu. Und wenn sie die Preise erhöhen, dann sind sie auch wieder die Bösen. Wenn allerdings die Verbraucher selber die Preise erhöhen, dann sind sie alle fein aus dem Schneider. Jeder ist zufrieden. Okay. Eben, also ich fand die Taktik sehr gut und meine Frau hat gemeint, wie sie das in dem Brief zuerst gesehen hat, wir nehmen den grünen Strom. Und dann habe ich ihr das mal nochmal erklärt und dann hat sie gemeint, oh, so eine Frechheit, wir nehmen den grauen. Also ich behaupte mal, die haben eine gute PR-Abteilung. Ja. Ist ja allgemein mit dem ganzen, die Welt geht morgen unter, weil wir wird ganz, ganz, ganz viel Geld gemacht. Jo. Weil ich jetzt ein Auto kaufe, weil es, ja, 3 Käbelchen weniger drin hat oder weiß ich was oder eben mehr. Ja. Ich hätte da jetzt noch gerade so eine Marktlücke. Ich meine, es laufen ja aktuell so ein paar Kriege. Haben wir eigentlich da schon diese Balken an den Waffen dran und an den Bomben? Wie viel CO2 die jetzt? Oh nein. Warum nicht? Es wäre doch mal interessant. Dieser Krieg ist CO2-neutral. Es sei denn, wir treffen dann damit eine Ölquelle. Die brennt dann ein paar Tage. Mom. Dann aber bitte auch den Aufkleber, ist schädlich für Ihre Gesundheit. Ja, mit entsprechenden Bildern drauf. Lieber genau. Eine Zigarette. Nicht vor die Waffe stellen. Aber es gibt doch, du bist jetzt gar nicht so neben der Kappe, es gibt aktuell bei dieser Firma Swisscom, Schweizer Telefonprovider, gibt es einen sogenannten Test, unabhängig, wie gut, ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe, wie gut die Smartphones im neutralen grünen Faktor sind. Und das sind alle unterschiedlich bewertet worden, also BlackBerry, Windows, Phone und so weiter, aber Apple hat da keine Aussage drüber geliefert. Und das waren die einzigen. Das sind sie immer, wenn es um das geht. Ja. Das hörst du bei jeder solchen Studie. Apple hat nichts dazu gesagt. Ich Was wollte gerade sagen, so jedes Jahr prangert das Greenpeace, glaube ich, ist es wieder an. Und ich glaube, Nintendo ist da auch jedes Mal bei, weil die das auch nicht machen. Ja. Gut, aber dank Apple hat da einiges gearbeitet, weil mit denen haben sie ja Werbung gemacht, Greenpeace. Die haben ja immer auf Apple rumgehackt. Ja. Durch das Ganze hat das angezogen und das hat den ganzen Markt bewegt. Also. Aber das ist ja dann auch die gleiche Marketing-Schiene, denke ich mal, bei Amazon Kindle, oder? Also Kindle ist ja auch umweltfreundlich. Wieso? Habe ich nicht mitbekommen. Dumme Frage, Entschuldigung. Ja, du vernichtest ja keine Bücher in Form von Bäumen und Bäumen von Büchern, also. Du kannst dort ja tausende von Büchern downloaden und dabei fällt kein Baum, ne? Die Frage ist, wie viele Bücher musst du für deinen Kindle kaufen, damit das Ding wieder neutral ist? Damit die Energie, die du reingesteckt hast, da ja dann wieder... Wie wird der Strom produziert, der Cloud-Service da? Ja. Eben, erstmal das und der Kindle ist ja aus Plastik. Ja. Plus, ich meine, es werden weniger Bäume zu Büchern verarbeitet. Wenn du weniger Brot isst, bist du auch grün. Weil dann kann der ganze Weizen kann dann auf den Feldern stehen bleiben. Also ich würde sagen, die Druckindustrie ist wahrscheinlich nicht ganz ohne, aber es ist ein vollständig recycelbares Produkt. Eben. Mhm. Wobei natürlich Plastik auch so ein so ein Punkt ist, den kannst du ja auch ganz gut schreddern und dann wieder einschmelzen und wieder verwenden. Mit relativ wenig Energie. Besser als Aluminium. Ja. Solange im Abfall landet und nicht irgendwo im Meer oder sonst wo. Richtig, genau. Weil das ist ja das große Argument von dieser Früchtefirma, dass diese Aluminiumgeräte so gut recycelbar sind. Ach, du meinst Obst? Das ist mir Obst aus Aluminium? Ja, aber also die Kindle, die sie sich da jetzt diese vorgestellt haben von Amazon, was habt ihr euch die mal genauer angeschaut? Die jetzt die getouchten und gedrückten und gefarbigten und Also ich habe mir die mal angeschaut heute, als das so rauskam und ich muss sagen, ich bin ja vorher schon beim Kindle begeistert gewesen, würde mich interessieren, wenn mich da nicht die E-Book-Preise noch ein bisschen von abhalten würden. Mhm. Aber die neuen gefallen mir tendenziell sogar jetzt schon wieder besser, weil eben jetzt diese Tastatur nicht mehr unten dran ist. Das finde ich einen Riesenvorteil schon mal. Um einiges besser, ja. Ja, und dass da natürlich dann ein Touchpad oder ein Kindle Touch kommen wird, mit E-Ink Display, finde ich ja super. Und die Preise sind ja eigentlich auch noch mal ein bisschen runtergegangen, ne? Ich glaube, der Einstiegskindle kostet jetzt 100 Euro. 79 Euro. Ah, also der kleine kostet 79 ja. Euro, oder? Hm. Ja, und Touch 99, ja, stimmt, Entschuldigung. Ah, nee. Ja. Oder $79, genau, so war es. Ja. Ja. Also die Frage ist natürlich, also sie bewerben natürlich jetzt mit einem Fire, also mit diesem farbigen Kindle, der ja kein E-Paper-Display hat, sondern eben so ein, wie heißt die Technologie beim iPad? IPS, genau. Und da bewerben sie ja auch dieses komplette Amazon Cloud Service mit Filmen und allem drum und dran. Also um mit dem Preis von $199 eigentlich kompletten direkten vors Buch schießen bei Apple, oder? Also der Preis ist natürlich für ein Tablet wirklich sehr gut. Ich weiß nicht, läuft glaube ich auch ein Android drauf, wenn ich das so richtig gelesen habe. Ein Tablet halt. Eben, also halt angepasst. Also es ist halt Amazon angepasstes Tablet mit kein Mikro und kein solche Sachen. Und es ist 7 Zoll. Für mich kein Tablet. Eben, das ist jetzt die Frage. Also ich sag jetzt mal, ich habe schon immer gesagt, für mich und ich sehe das auch bei vielen anderen Leuten, ein Tablet sollte ja eigentlich mobil sein. Also so sehe ich das. Und ein mobiles Gerät ist mit 10 Zoll zu groß, zu schwer. Ja. Und deshalb hat Apple 9,7 genommen. Entschuldigung. Nee, das haben die dann schon durchdacht. Das ja. Gebe ich dir recht, ja. Nee, aber es ist einfach, ein iPad ist eigentlich schon nett, aber das liegt ja dann eigentlich nur zu Hause rum. Aber dafür wäre es doch eigentlich zu schade, oder? Mich begleitet mein iPad überall hin. Ich habe so eine schöne Geek-Tasche und da hat das tiptop Platz. Ja gut, aber so ein 7-Zoll-Tablet, ich habe ja so ein ganz günstiges China-Gerät noch, 7-Zoll-Ding, das passt halt gerade noch in eine Jackentasche rein. Also in so eine Innentasche zum Beispiel. Mhm. Eben. Eben, das ist natürlich meine persönliche Meinung. Ich kann mit einem 7-Zoll-Tablet, ich habe das Galaxy, Samsung Galaxy, ich habe einen Arcos-Teil, ich habe noch zwei solche 7-Zoll-Dinger. Ich kann mit denen nichts anfangen, weil meine Hand, und ich nehme an, wie fast jedem anderen seine Hand, ist zu groß für richtige Multi-Touch-Gesten da drauf zu machen. Die Bedienung läuft nicht so schön, finde ich. Ich persönlich, wie gesagt, auf einem 7 Zoll. Auch die Ansicht von der Webseite, alles, die Ansicht einer App, für mich ist das zu klein. Weil dann habe ich ein Smartphone, wenn ich was Kleines will, das ich mitnehmen will. Ich persönlich, wie gesagt, ich. Wie groß ist ein Smartphone? 4 Zoll? Ja, die neueren sind meistens so, im, also jetzt das S2 hat, glaube ich, 4,1 Zoll oder so. 4,3 beide. Das ist sogar 4,3. Genau. Und jetzt gibt es ja noch das ganz neue auch von, wer war das? Das 5 Zoll. Oder 5,5 Zoll, das Notizteil, da hat ein Note. Ah, alles klar, ja. Ja, also eben, es gibt da so die Smartphones werden immer größer und die Tablets gehen irgendwie kleiner. Ja, dann treffen sie sich ja bald. Das dauert nicht mehr lang. Genau. Aber ich wäre gerne Beisitzer bei dieser Keynote gewesen, als wo Steve Jobs quasi das vielleicht angeschaut hätte. Entweder er hätte gesagt, oh Gott, wir haben was verpasst, und oder er hat einfach schon, was ist nächste Woche ist es, glaube ich, oder? Am 4. ist doch die Keynote von Apple. Genau. Also, vielleicht zeigen sie ja dann auch ein iPad 7 Zoll. Also ich kann mir das ganz gut vorstellen, weil ich sag mal, die Zielgruppe sagt, eigentlich ist das Gerät schon genial, das iPad, aber es ist zu groß. Meinst du? Es gibt ja jetzt auch das kleinere MacBook Air. Also es gibt da ein etwas größeres und ein etwas kleineres. 11 und 13 Zoll sind die. Ja. Eben, gibt's aber genau. Schon länger. Ja. Ist doch dieselbe Geschichte. Eben, und sie haben ja damals gesagt, sie wollen nicht auf den Netbook-Markt aufspringen, weil das eine Größe ist, die nicht sinnvoll produktiv einsetzbar ist. Aber ein Netbook 11 Zoll ist doch ähnlich. Netbook ist doch unter 10 Zoll. Ist nicht unbedingt, also es gibt welche mit 10, 11, 12, gut. Das sind schon die besseren, die teuren. Ich kann mir es weniger vorstellen, allein schon, weil die Keynote Let's Talk iPhone, was irgendwie heißt. Ja, das hört sich genau. Ziemlich nach dem, die hatten ja Nuance gekauft, glaube ich, mit dem Natural Speaking. Kooperation? Ja. Ich dachte, die haben die gekauft. Ist nur Kooperation. Ging immer wieder durch. Es ist eine Kooperation bis jetzt. Vielleicht hat sich da was geändert, aber. Ja. War immer nur Kooperation, die Rede. Also, so wie sich das bisher raushört, scheint Sprachsteuerung jetzt der ganz große Punkt zu sein, der dann im neuen iPhone kommen wird. Let's talk. Ja. Dass da immer ein Mikrofon an ist, was auf deine Sprache reagiert? Das hoffe ich ja jetzt mal nicht, oder? Du musst es dann immer erst einschalten, damit es auf deine Sprachbefehle reagiert? Das hoffe ich ja jetzt mal nicht. Ich